Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Hallo Podcast-Hörer, auch euch sei mitgeteilt, dass der liebe Ricky heute ein klein wenig verschnupft sich anhören dürfte, denn die Grippe hat mich noch nicht ganz niedergerungen, aber zumindest mal so leicht aus der Bahn geworfen. Seit gestern Abend habe ich mit den typischen Symptomen zu kämpfen, Durchfall, Erbrechen und Schweiß auf dem Pimmel. Das sind Anfänge, die hört man nur hier bei Ricky MMA. Ja, keine Ahnung, ich scheine auch schon Fieber bekommen zu haben. Also, ich möchte gar nicht lange drum rumschwafeln. Ach, eins muss ich noch sagen, eine kleine Hausmeistertätigkeit. Ich habe ja am Samstag bei der Countdown-Show darüber gesprochen, dass ich eigentlich schon immer am Überlegen bin, wie ich News in Audioform gießen könnte und euch die News noch aktueller sozusagen um die Ohren hauen kann. Nicht nur Twitter, sondern auch als Podcast sozusagen. Und da kann ich euch versprechen, wird es vielleicht diese Woche, vielleicht aber auch erst nächste Woche, aber definitiv nächste Woche etwas geben. Das nennt sich Ricky MMA Timeline. Timeline deshalb, weil Twitter ja oder Facebook ja so eine Timeline hat und ich werde praktisch die News, die ich da so poste, einfach nochmal in Audioform gießen und allen die aktuellen UFC-Meldungen mitteilen, die jetzt zum Beispiel kein Twitter oder Facebook nutzen oder über diese Kanäle keine MMA-News verfolgen wollen oder können. Weiß der Kuckuck, welchen Grund es dafür gibt, nicht @RickyMMA zu folgen. Darüber hinaus werde ich auch noch ein paar Fight-Announcements dann mit reinbringen und natürlich auch Meinungen zu diversen Themen. Vermutlich wird dieser Podcast täglich erscheinen, aber nicht ganz so lang sein. Ja, also wird vielleicht 10 Minuten oder 5 Minuten eine Folge lang sein und einfach das, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, werde ich dann da kredenzen. Wer Soundcloud nutzt, kann diesen Podcast schon abonnieren. Einfach mal nach Ricky MMA auf Soundcloud suchen. Da ist auch schon ein Audiofile hochgeladen, wo ich nochmal alles im Endeffekt erkläre, was ich da so vorhabe. Ich habe heute Morgen den Podcast bei iTunes eingereicht. Das heißt, ich sollte eigentlich spätestens morgen die Bestätigungsmail bekommen, dass Ricky MMA Timeline on ist oder wie man auch immer sagen will dazu. Und spätestens dann werde ich natürlich auch beginnen mit den Folgen. Ja, so kann man es im Endeffekt sagen. Ihr erfahrt davon auf @RickyMMA und natürlich auch auf Facebook. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Podcasts, das sind die einzigen Zahlen, die so ein bisschen nach unten gehen aktuell. Also es scheint da so eine Verlagerung zu geben von Podcast hin zum Video. Ja, wenn die Podcast-Zahlen weiter nach unten gehen, muss ich mir natürlich überlegen, ob ich das ganze Ding hier noch als Podcast veröffentliche, weil es sind wirklich nicht viele Leute, die sich das anhören, so um die 120 jedes Mal und das sind natürlich nicht allzu viele, ich freue mich über die 120 sehr, sehr, sehr, aber der Aufwand steht da so ein bisschen, ja, nicht ganz in Relation zu dem, was dann dabei rüberkommt und dann würde ich mich halt mehr auf YouTube konzentrieren und da mehr produzieren und da Zeit und Muße investieren. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Also alle, die den Podcast abonniert haben, keine Sorge. Ich werde nicht morgen den Feed einstellen oder sonst irgendwie sowas. Aber ich habe mir jetzt mal so gesagt, wenn die Downloadzahlen mal unter 80 sinken, dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Dann nutze ich die Zeit einfach und stecke sie, wie gesagt, in YouTube-Videos. Denn da ist dann doch ein bisschen mehr Zuspruch da. Und da scheinen sich mehr UFC- und MMA-Fans zu tummeln. So, dann möchte ich mal gleich auf meinen Themenzettel gucken und möchte natürlich mit einem Thema beginnen, das im Endeffekt wenig Newsgehalt hat, aber dennoch seit einem Jahr die ganze Zeit uns begleitet und beschäftigt, und zwar das leidige Thema Conor McGregor gegen Floyd Mayweather. Also eigentlich gibt es kaum Newsgehalt, ja, außer dass es die eine Seite behauptet, man hätte sich geeinigt auf einen Deal, das kommt aus dem Hause McGregor, sage ich jetzt mal, diese Nachricht, man hätte sich geeinigt auf einen Deal und der Kampf wäre sozusagen on, also es wird definitiv dazu kommen und man hört da alles Mögliche schon, ESPN zum Beispiel hat berichtet, dass Conor McGregor vom MMA-Sport retired ist und jetzt seine Boxkarriere nach vorne bringen will. Alles Bullshit. Also aktuell ist es so, dass man wohl davon ausgehen kann, dass sich Floyd Mayweather und Conor McGregor getroffen haben. Das ist aber auch nicht hundertprozentig verbrieft. Verbrieft ist nur, dass Conor zurzeit in Las Vegas ist. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, die beiden hätten sich getroffen und hätten einen Deal geschlossen. Dann heißt das erstmal überhaupt nichts, denn ohne die UFC geht rein gar nichts für Conor McGregor. Er kann es natürlich darauf anlegen und kann sagen, okay, ich kämpfe und oder versuche zu gegen Mayweather zu kämpfen, aber wenn die UFC mich dann verklagt, ja, dann muss ich halt mit weiß ich nicht, ein paar Millionen Euro weniger auskommen, doch im Großen und Ganzen habe ich einen großen Reibach gemacht. Das Risiko könnte er eingehen, wobei ich mir die Frage stelle, ob Nevada State Athletic Commission ihn lizenzieren würde, wenn er mit einer, ja, in dem Fall MMA Promotion einen Vertrag hat, den er brechen müsste, um einen Boxkampf zu bestreiten. Das sind so Vertragsdetails. Da fehlt mir der Einblick. Erstens mal kenne ich McGregors Vertrag nicht und zweitens ist das ja fast schon ein Präzedenzfall. Auf so hohem Niveau haben wir so eine Auseinandersetzung dann noch nicht erlebt. Deswegen ist es alles reine Spekulation. Ich vermute mal, dass McGregor jetzt den Weg gehen wird, wenn es wirklich eine Einigung zwischen Conor und Mayweather gibt, dass er mit der UFC spricht und ein Angebot unterbreitet. Ich gehe davon aus, dass die UFC nicht gänzlich abgeneigt ist, diesen Move mitzugehen und diesen Boxkampf zu co-promoten oder so. Ja, es ist einfach so viel Geld im Spiel, dass man das nicht ausschließen darf. Aber nichtsdestotrotz sind wir genauso schlau wie vor einem Jahr, denn man weiß nicht, in welche Richtung das Ganze geht. Es kann auch sein, dass die UFC dem Ganzen sowieso widerspricht und es nie zu diesem Kampf kommt. Ja, es kann auch sein, dass McGregor Mayweather einfach nur so ein bisschen benutzt zurzeit, um seinen eigenen Marktwert in der UFC nach oben zu treiben. Denn mit den neuesten Spekulationen, dass GSP kurz vor einem Comeback steht, da könnte man natürlich jetzt auch davon ausgehen, dass McGregor so einen Kampf gegen George St. Pierre annehmen würde, aber einfach nochmal richtig fett Kohle machen will. Und vielleicht sagt die UFC, okay, bevor er jetzt diesen Mayweather-Scheiß hier macht und mit uns auf Kriegsfuß geht, dann bieten wir ihm einfach diesen GSP-Kampf an, verdoppeln seine Gage. Weiß der Kuckuck, das ist natürlich jetzt von mir auch reine Spekulation. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass es zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich keine News gibt. Die News, dass McGregor und Mayweather sich angeblich geeinigt haben, ist halt völlig für den Arsch. Weil es bringt halt gar nichts, wenn sich zwei Kämpfer einigen und einer ist noch bei einer anderen Promotion unter Vertrag und kann eigentlich nichts machen ohne die Erlaubnis dieser Promotion. Also da können sich die beiden tausendmal einigen. Es gibt halt einfach keinen Deal, solange die UFC nicht zustimmt. Punkt. Und deswegen, das Thema ist mit Sicherheit interessant, ja, aber es ist halt schwer darüber zu berichten, weil es eigentlich keinen Newsgehalt gibt. Deswegen, ich sitze dann auch immer da, wenn dann so eine Meldung kommt, wie McGregor und Mayweather hätten sich auf einen Deal geeinigt und denke mir so, wenn ich jetzt darüber twittern will, was soll ich da eigentlich schreiben? Es ist im Endeffekt, es ist nichts Handfestes da. Ja, wir hatten ja auch die Einigung zwischen Bisping und Woodley, dass die gegeneinander kämpfen wollen. Ja, das ist halt auch brotlose Kunst letzten Endes. Es ist halt einfach Geschwafel zwischen Kämpfern. Das hat aber nichts damit zu tun, dass dieser Kampf nun wirklich zustande kommt oder nicht. Von daher seht's mir danach, wenn ich über das Thema McGregor Mayweather äußerst spärlich berichte, beziehungsweise äußerst spärlich darüber twittere, weil es eigentlich an und für sich nicht allzu viel Newsgehalt gibt. Außer es würde mal seitens der UFC was Konkretes kommen. Und so wie es aussieht, nimmt Dana White das Thema noch nicht allzu ernst, also jedenfalls nach außen hin. Er weiß, er kennt natürlich auch die ganzen Machenschaften der Box-Promotions und kennt natürlich auch seine Mayweathers und weiß ganz genau, was da abgeht. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, aber aktuell kann man sagen, wir sind auf demselben Stand wie vor einem Jahr oder sagen wir mal vor einem halben Jahr. Also die beiden reden wohl miteinander und ich denke auch, dass die UFC irgendwie Interesse hat, diesen Kampf. Das ist schwer zu sagen, vielleicht haben sie auch kein Interesse daran, dass Mayweather gegen McGregor kämpft. Aber ich denke schon, es ist einfach so viel Kohle, die da im Raum steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC mit der aktuellen Ausrichtung sich so ein Payday durch die Lappen gehen lassen würde. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, der Co-Promotion, denke ich mal, wird die UFC mit aufs Boot springen und wird sich mit McGregor und Mayweather einigen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass McGregor hier für sich einen besseren UFC-Deal aushandeln möchte oder ja, eine bessere Stellung sich in der UFC, eine noch bessere Stellung in der UFC sich erarbeiten möchte. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, dass McGregor zwar wahnsinnig Lust hat, gegen Mayweather zu kämpfen, aber er denkt sich vielleicht auch, wenn es nicht dazu kommt, dann sorge ich vielleicht noch damit, dass die UFC mich versucht, bei Laune zu halten. Ja, zum Beispiel durch Erhöhung meiner Gage oder durch einen angenehmeren Gegner, als es zum Beispiel ein Khabib Nurmagomedov werden würde, wenn McGregor dann zurückkommt. Also Bauchgefühl sagt mir irgendwie, es wird nicht zu diesem Kampf kommen. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass es da zu diesem Kampf kommt. Es wäre natürlich das Mega-Ereignis 2017, gar keine Frage. Aber ich gehe davon aus, dass jeder McGregor-Kampf dieses Jahr auch im Käfig ein Mega-Ereignis werden würde. So, der Jens schreibt gerade, er hört diesen Podcast, wenn er nicht live dabei sein kann. Also, wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass einige Leute sich diesen Podcast anhören. Aber ich muss ehrlich sagen, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass die guten Downloadzahlen jetzt relativ, man muss es so sagen, wie es ist, eingebrochen sind. Und natürlich fragt man sich dann, okay, kann es sein, dass vielleicht mehr bei YouTube zuschauen oder wo sind die Leute hin? Also, weil es ist der einzige Kanal von mir, der jetzt wirklich einen Rückgang momentan so ein bisschen erfährt und das ärgert einen und man investiert relativ viel Zeit in die Post-Production und wenn sich das dann praktisch nicht, ich rechnet ist jetzt das falsche Wort, wenn der Aufwand einfach zu groß ist, dann überlegt man sich halt, ob man die Zeit nicht für andere Dinge nutzt. Also ich habe hier keine Entscheidung getroffen bislang, ich sage nur, wenn die Zahlen weiterhin so zurückgehen, wie sie bislang jetzt in den letzten Wochen zurückgegangen sind in Sachen Podcasting, dann werde ich diese Livestreams einfach nicht mehr als Podcast veröffentlichen. Das heißt nicht, dass man es ja nicht angucken kann, man kann es ja hier über YouTube sehen. Emil schreibt, kann das Thema nicht mehr hören, will nur den wahren Titel im Lightweight sehen, Khabib gegen Ferguson. Ja, das geht mir auch so ein bisschen so, dass das McGregor-Mayweather-Thema mir auch so einen Ticken auf den Sack geht. Das ist natürlich einerseits interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, aber andererseits ist es halt wirklich, es ist im Endeffekt kein richtiger Fortschritt zu erkennen. Also man merkt nicht, wie der Kampf näher und näher rückt. Man hat einfach das Gefühl, dass sich beide Seiten ständig versuchen, ein Stück weit herauszufordern. Wie gesagt, dann gibt's diese Meldung, man hätte sich auf einen Deal geeinigt. Kurze Zeit später twittert Floyd Mayweather darüber, dass es einfach keinen Deal gibt und Conor soll erst wiederkommen, wenn er sich mit der UFC verständigt hat und so weiter und so fort. Und das geht einem einfach tierisch auf den Sack, aber das ist im Endeffekt schon immer so gewesen, wenn Mayweather einen Moneyfight an Land ziehen wollte. Er ist halt einfach ein Player und er weiß, wie das Spiel funktioniert. Er kennt seinen Marktwert. Er weiß natürlich auch, was es bedeuten würde, gegen McGregor zu kämpfen. Es wäre ein mega Pay-Per-View für ihn nochmal. Es wäre ein überschaubares Risiko. Und er weiß aber auch, dadurch, dass so viel Interesse besteht, dass es Möglichkeiten gibt für ihn da, sich eine bessere Verhandlungsposition zu erarbeiten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber was genau hinter den Kulissen abgeht, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Tarek schreibt, Khabib gegen Tony, was meinst du, wer gewinnt? Das habe ich schon so oft beantwortet. Ich sage aus dem Bauch heraus Nurmagomedov, aber ich beschäftige mich mit solchen Kämpfen, also gerade die Pay-Per-View-Kämpfe und so, immer erst so eine Woche, bevor sie stattfinden. Dann gucke ich mir das Ganze ein bisschen näher an, gucke mir alte Kämpfe an, gucke mir Statistiken an und finde dann, ja, meistens, ich gucke mir dann noch die Weigh-ins an und danach entscheide ich mich dann endgültig, für wen ich da oder zu welcher Seite ich da tendiere, ja. Jetzt so im ersten Moment Bauchgefühl Nurmagomedov, aber Ferguson ist heftig. Also das wird nicht leicht. Die Fans gewinnen, schreibt Döpp, da hat er recht. Jens schreibt, Fakt ist, für Floyd und Connor bringt das Mega-Cash mehr als bei Mayweathers letzten großen Boxkampf. Vermutlich ja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig abschätzen, wie die Boxfans über diesen Kampf denken. In unserer Bubble oder meiner UFC-MMA-Bubble ist das Ding schlechthin, gar keine Frage. Es würde jedenfalls, wenn die UFC mit dabei ist, bedeuten, dass die UFC die beste Pay-Per-View-Buy-Rate aller Zeiten erzielen könnte, sollte die UFC da irgendwie eine Co-Promotion mit an den Start bringen. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen würde, ob es dann ein UFC-Event gibt in einem Boxring oder man weiß ja gar nicht, in welche Richtung das geht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Mayweather immer seinen Stempel dem Ganzen aufdrücken möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da das große UFC-Logo prangert, dass das irgendwie so eine Partnerschaft gibt, also dass dann ähnlich wie bei Lewis gegen Tyson damals, dass da HBO und was war das andere, Showtime oben steht und so, sowas könnte ich mir noch vorstellen, aber dass da wirklich die UFC federführend ist und das Aushängeschild für dieses Event sein wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also es ist so schwer darüber was zu sagen, weil man im Endeffekt nichts weiß, ja. Also ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn Mayweather und McGregor irgendwie die besten Buddies sind und gemeinsam gerade dafür sorgen, dass zum einen McGregor, dass sein Marktwert und sein Bekanntheitsgrad steigt und auf der anderen Seite wieder Mayweather, sag ich mal, im Gespräch bleibt und eine Möglichkeit, dass er dann vielleicht gegen jemand anders kämpft, plötzlich akut wird und wir da dann drüber sprechen. Also man, das ist alles reine Spekulation. Das, was man so hört, ist viel bla bla bla. Es gibt wohl, das muss man vielleicht auch noch sagen, von Seiten der Nevada Athletic Commission, die ja, da hat einer gebabbelt und hat gesagt, ja, die beiden Seiten verhandeln, ja, also das ist definitiv so, dass beide Seiten miteinander irgendwelche Verhandlungen führen, aber wie weit fortgeschritten die sind und so weiter, darüber gibt's keine Auskunft und dementsprechend, also gibt's da auch wieder nichts Neues. So, wie fandest du UFC 208, fragt der Emil, holy shit, erstmal Dada 5000, hallo, vielleicht will er auch 5000 genannt werden, UFC 208. Da hat mir der Dirk heute auch schon auf Twitter geschrieben, erzähl heute Abend mal deine Meinung zu 208. Meiner Meinung nach einer der schwächsten Shows seit Ewigkeiten. Also ich fand UFC 208 nicht katastrophal, ja. Also ich gehe nicht so weit und sage, das war der schlechteste Pay-Per-View ever oder dergleichen. Aber es war definitiv eine der schlechtesten Shows in den letzten Monaten. Das ist definitiv so, kann man nicht drum rumreden. Das lag natürlich daran, dass es enorm viele Decisions gab und dann der Main Event auch noch in so einem Fiasko endete, mit Nachschlagen und umstrittene Punktentscheidung und so weiter und so. Insgesamt fand ich UFC 208, wie gesagt, ein Stück weit auch aufschlussreich. Von daher fand ich es wieder nicht ganz so schlimm. Ja, mich hat einfach interessiert, wie sieht Anderson Silva in einem ganz normalen Kampf aus. Ja, bislang habe ich ja immer wieder angeprangert, dass es immer irgendwas in Andersons Kämpfen gab, das uns zweifeln lässt, welchen aktuellen Stand er wirklich gerade hat und wie gut er wirklich ist. Jetzt haben wir einen ganz normalen Kampf gesehen von Anderson Silva und müssen sagen, okay, es ist definitiv nicht mehr der Anderson Silva, den wir damals so abgefeiert haben, aber es ist immer noch ein guter Anderson Silva, der zwar deutlich langsamer geworden ist und mit Sicherheit auch Probleme haben dürfte, Top 5, Top 10 Gegner zu schlagen. Aber ja, es ist halt einfach nicht mehr der alte Anderson Silva. Das war interessant. Jacare zu sehen war natürlich toll. Der Poirier-Miller-Kampf, den fand ich auch gut. Und ich glaube, dass wir alle so einen üblen Beigeschmack haben, liegt hauptsächlich darin, dass es zu viele Decisions gab bei dieser Card und der Main Event überhaupt nicht das abgeliefert hat, was wir uns unter diesem oder im Vorfeld versprochen haben. Und das führt halt dann dazu, dass man am Ende sagt, das war eine Katastrophe. Also, da ist er wieder. Seht ihr denn schon? Olaf drängelt sich hier hinter mir wieder ins Bild. Also ich fand 208 definitiv nicht besonders gut. Ich kann euch sagen, man wünscht sich ja nicht oft, dass Run Fighting versagt. Bei 208, denke ich mal, werden es viele sich gewünscht haben, dass Run Fighting aussteigt. Es lief alles problemlos. Jetzt sagt ihr, nee, Ricky, du hast doch nicht wirklich... Doch, habe ich. Ich erkenne da so eine gewisse Chronistenpflicht bei mir, dass ich das einfach durchstehe und immer wieder mir angucke, um auch darüber reden zu können. Und das habe ich mir wirklich lange überlegt. Eigentlich war der Ablauf folgender. Nach den Prelims habe ich bei Pirate Bay geguckt, ob es 208 zum Download gibt. Ja, illegal, gar keine Frage. Ich hätte es natürlich nicht gedownloadet. Ich habe mich einfach nur mal dafür interessiert, was es da so für Torrents gibt. Und als es dann diesen Torrent nicht gab, habe ich mir tatsächlich Run Fighting geschnappt und habe den Pay-Per-View für 15 fucking Euro wieder bestellt. Es lief alles reibungslos, alles hat funktioniert, aber ich sagte das ja gerade eben schon, an der einen oder anderen Stelle habe ich mir gewünscht, dass der Stream einfach aussetzt oder es Zeitsprünge gibt. Zeitsprünge habe ich mir häufiger gewünscht, dazu kam es leider nicht. Ja, was soll man sonst zu 208 sagen? Also es war halt einfach ein Pay-Per-View, der nicht aufgrund der Kämpfe in Erinnerung bleiben wird, sondern also der Qualität der Kämpfe, sondern aufgrund diverser Fehlentscheidungen und ja, ganz klar natürlich auch Jermaine the Randomie, die da so ein bisschen als Buhmann aus der Geschichte rausgeht. Ich habe da vielleicht nicht eine ganz so harsche Meinung, also es wurde jetzt ja mittlerweile schon ein paar Mal erklärt, dass das Horn, das man zum Schluss hört, das signalisiert nicht das Ende der Runde, jedenfalls nicht für die Kämpfer, sondern das signalisiert dem Referee, dass er jetzt die Runde beenden muss. Natürlich kannst du davon ausgehen, wenn du als Kämpfer das Horn hörst, dass du das Kämpfen einstellst, aber der Kämpfer kann jederzeit behaupten, habe ich nicht gehört. Die Runde zu beenden ist alleine Aufgabe des Referees. So, jetzt muss man da sagen, da hat sich der Referee unheimlich dämlich angestellt. Auf der anderen Seite passiert mir sowas einmal, ja, wenn ich Jermaine Durandamy bin und ich schlage einmal aus Versehen nach. Und beim zweiten Mal kann mir sowas einfach nicht passieren. Und spätestens beim zweiten Mal hätte der Referee auch einen Punkt abziehen müssen. Da bin ich sofort bei allen, die das genauso sehen. Und dann hätte es vermutlich auch kein drittes Mal gegeben. Also ich sehe es auch so, dass Durandamy da nicht ganz bewusst versucht hat, sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern es war halt in diesem Moment so, dass es dann dazu kam, dass sie nachgeschlagen hat, ja, dass sie wirklich bis zur letzten Sekunde fighten wollte und sich die Runde noch holen wollte und das Risiko einfach eingegangen ist, ja, und das macht sie halt einmal, wenn sie dann verwarnt wird und beim zweiten Mal einen Punkt Abzug bekommt, macht sie es kein drittes Mal und wahrscheinlich schon kein zweites Mal, wenn sie nach dem ersten Mal verwarnt worden wäre. Also da hat der Referee natürlich versagt. Ich bin dennoch nicht der Meinung, dass man jetzt gleich immer da sagen muss, ja, solche Referees dürfen keine Main Events, wie sagt man denn, leiten, sondern das müssen die Alteingesessenen tun, das wäre mir auch lieber, aber inwiefern ist es weniger problematisch, wenn dem Referee das Ganze jetzt, weiß nicht, bei den Early Prelims passiert wäre? Es ist immer eine Tragödie für denjenigen, der das Opfer dann letzten Endes ist. Aus meiner Sicht müssten die Referees ganz grundsätzlich die Regeln strikter einhalten. Ja, gerade das C im Käfiggatter oder Tiefschläge, Eye-Pokes und so Sachen, die werden alle immer sehr, sehr spärlich geahndet und meistens gibt's zwei Verwarnungen, bis überhaupt mal was passiert. Also wenn die Regeln prinzipiell strikter eingehalten würden, dann glaube ich, dass Kämpfer da vielleicht ein bisschen umsichtiger agieren. Ja? Und damit habe ich natürlich auch ein Problem, dass dieser Kampf so einen faden Beigeschmack hat. Zu den Punktrichterentscheidungen, die umstrittensten Punktrichterentscheidungen waren mit Sicherheit Anderson Silva gegen Derek Bronson. Da habe ich auch den Kampf für Derek Bronson gewertet. Allerdings Luke Thomas hat darüber ein gutes Video gemacht. Es ist wirklich sehr davon abhängig, aus welcher Position man diesen Kampf sieht. Man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass Anderson Silva diesen Kampf gewonnen hat. Es ist einfach keine Robbery, ja. Also es ist ein sehr enger Kampf. Und trotzdem bin ich der Meinung, man erkennt deutlich, dass Bronson diesen Kampf gewinnt. Aber ich kann verstehen, wie man zu dem Entschluss kommt, Anderson Silva diesen Kampf zu geben. 30-27 sehe ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber sei es drum. Und im The Randomy Home-Kampf habe den Kampf mit 4-1 sozusagen an The Randomy gegeben. Also auch die Statistiken, die ich mir danach angeguckt habe, geben mir letzten Endes recht. Also gerade was die Effektivität von signifikanten Treffern angeht, war Jermaine Durandamy outstanding. Ihre Trefferquote war deutlich höher und das ist ein wichtiger Aspekt bei diesem Sport. Octagon Control ist auch wichtig, klar, aber aus meiner Sicht hat Durandamy durch ihre Takedown-Defense das so ein bisschen ausgestochen und ich habe den Kampf 4-1 für Durandamy gewertet. Also, aber auch hier bin ich der Meinung, wenn jemand sagt, nee, der Kampf geht 3-2 an Home, sage ich, ja, du hast vermutlich recht. Also es ist halt so eng, dass ich darüber nicht diskutieren muss und ich finde, dass das Thema auch ein bisschen zu sehr aufgeblasen wird, dieses Thema Ringrichter, Punktrichterentscheidungen und so. Das ist halt momentan akut. Wir hatten so eine Phase vor 2 Jahren mal, da gab es ständig Eye-Pokes, da war dann das Riesenthema, man muss was gegen diese Eye-Pokes tun, oder was weiß ich, Tiefschläge und weiß der Kuckuck, das hatten wir alle schon noch und nöcher. Es ist halt momentan häufiger mal der Fall, dass Punktrichter daneben liegen. Es passiert immer wieder, aber momentan gehäuft und gerade wenn es im Co-Main-Event und im Main-Event einer Pay-Per-View-Veranstaltung passiert, ist es halt einfach auch, ja, hängt halt in den Köpfen einfach fest. Und jetzt ist halt der große Aufschrei da, dass da was passieren muss, dass da bessere Judges gefunden werden müssen und so. Aber man muss ehrlicherweise gestehen, in den meisten Fällen sind die Punktrichterentscheidungen korrekt und in den wenigsten Fällen sind sie nicht richtig. Und ich sehe es dann auch so, wenn es eine einstimmige Entscheidung gibt. Ja, also wenn alle drei Punktrichter dieselbe Entscheidung fällen, dann kann es nun wirklich auch mal so sein, dass dieser Kampf halt so gesehen wurde. Ja, also wir reden ja nicht davon, dass du hier drei völlig unterschiedliche Scorecards hast, gerade im Main Event, sondern das war durch die Bank weg ein und dieselbe Scorecard und da muss man sich dann mit abfinden. Derek Bronson hat gegen seine Decision jetzt Einspruch eingelegt. Ich glaube nicht, dass er damit groß Erfolg haben wird, denn auch hier sind sich die Judges einig gewesen. Alle drei geben Anderson Silva den Kampf. Einer mit einer absurden 30-27, aber die anderen beiden mit 29-28. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich glaube, so war's. Also auch da wird die Commission sich zurückhalten, diese Entscheidung zu revidieren. Bei der Home the Randomy-Geschichte geht es nicht um die Punktrichterentscheidung, sondern dann geht es halt um die Nachschläge. Im schlimmsten Fall könnte die New York State Athletic Commission entscheiden, dass dieser Kampf nachträglich zu einem No-Contest wird, weil es eben dieses Foul gab. Aber ich sehe es so, der Referee hat das Foul geahndet. Der Referee hat Jermaine the Randomy verwarnt und hat ihr gesagt, wenn du das nochmal machst, dann ziehe ich dir einen Punkt ab. Und in dem Moment ist eigentlich das Ding erledigt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann nachträglich noch an der Decision des Referees irgendwie was drehen kannst, weil er, wie gesagt, die Situation so bewertet hat, dass es eine Verwarnung, dass die ausreicht, ja. Und gleichermaßen muss man natürlich sagen, hat der Referee auch seinen Job nicht besonders gut gemacht, weil er zu spät dazwischen gegangen ist, zwischen The Randomy und Home. So, das ist mal so grundsätzlich meine Meinung zum Kampf. Jetzt muss ich lachen, weil alle der Olaf, das ist so unglaublich. Ah, dieser Schnupfen ist auch unglaublich. Grüß dich! Ach, habe ich ja schon vorgelesen. Das war der Dada 5000. Emil, was ist eigentlich mit Hendricks? Schafft er sein Gewicht? Gastelum sah aber krass aus. Ja, ich habe ein Bild von Calvin Gastelum gepostet, der wirklich aussieht wie ein Bodybuilder. Man muss sich fast schon Sorgen machen, dass er sein Gewicht schafft gegen Vitor Belfort, aber ich gehe davon aus. Und ich glaube auch, dass Johnny Hendricks es schafft. Er hat ein Interview am Montag gegeben, da war er 13 Pfund über sein Gewicht, das er einhalten muss. 185, 186 Pfund sind es ja im Middleweight und er war so bei 199, 200 Pfund und das sollte er schaffen. Also ich bin da guter Dinge, also ich gehe davon aus, Hendricks kann diesmal das Gewicht schaffen. King Kong Marek schreibt, 208 war kacke. Er hat so erwartet, ja, da musste ich übrigens, ich glaube, genau, King Kong Marek hat bei der Countdown-Show auch geschrieben, ihr holt euch doch nicht wirklich diesen Pay-Per-View. Und ich habe versucht, diesen Pay-Per-View ein Stück weit zu verteidigen, weil es aus meiner Sicht ein paar interessante Matchups gab. Und ich musste da wirklich an King Kong Marek denken, als ich dann im Main-Event wirklich fast eingepennt bin und dachte so, oh, er hat doch recht gehabt. Es war einfach nicht das Event, das einen so, ja, das war halt nicht dieses Pay-Per-View-Event, das man so sich erwünscht hat. Es hat uns zwar interessante Antworten gegeben und bietet auch in gewisser Weise Gesprächsstoff, aber ich hätte mir natürlich eine unterhaltsame Card eher gewünscht. So, Notorious, Stipe Miocic gegen Junior Dos Santos. Homie, das war Nachrichten von vor 2 Wochen, da hat der gute Ricky das schon gepostet. Wenn du mich fragst, wer diesen Kampf gewinnt, kann ich dir jetzt echt noch nicht sagen. Tendenziell Stipe Miocic, ich brauche aber noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Bildmaterial, um mich da festzulegen. 98, versuch's mal mit, achso, ja, geht dann nochmal darauf ein. Jens schreibt, wurde überhaupt schon mal das Ergebnis eines Kampfes angefochten, wie jetzt beim letzten Main Event? Ja, das gab's schon häufiger. Dada 5000 schreibt hier gerade, Fedor gegen Maldonado zum Beispiel, da wurde auch nachträglich entschieden, dass der Kampf, glaube ich, No Contest wird oder ein Draw oder irgendwas wurde dann umgeändert. Da war es ja zunächst so, dass Fedor diesen Kampf gewonnen hat, sage ich nichts dazu, und es wurde nachträglich geändert. Es gab auch schon in der UFC einige Kämpfe, die nachträglich geändert wurden und zu No Decisions oder ja, also meistens wird es dann No Contest gewertet. Ich kann mich da an einen Kampf von Drew Dober, glaube ich, erinnern. Da hat der Referee den Kampf abgebrochen, weil er der Meinung war, Drew Dober hätte getappt. Und Drew Dober hat dann die Entscheidung auch angefochten. Und im Nachhinein wurde entschieden, dass das Ganze als No Contest gewertet wird. Jetzt muss ich mal gucken, wann das war. Das interessiert mich dann immer selber. Das ist so Wissen, das braucht man nie wieder im Leben. Aber ich kann nicht darauf verzichten. Und gerade Drew Dober, unser deutscher Schwiegersohn, ja, das, man muss es ja eigentlich so sehen. Genau, es war gegen Leandro Silva im März 2015. Da gab es die Geschichte, dass Dober, wie gesagt, in so einer Guillotine-Joke war und er hat nicht getappt und später hat die brasilianische Commission das Ganze als No Contest gewertet. Und solche Fälle gab es auch schon. Also die Chancen darauf sind nicht utopisch, es ist schon möglich, dass eine Commission eine Entscheidung revidiert, aber man muss natürlich immer den Fall sehen und hier gab es eine einstimmige Punktrichterentscheidung zum Beispiel für Anderson Silva und da ist es eher unwahrscheinlich, dass man da nochmal komplett die Scorecards löscht, sage ich jetzt mal, und entscheidet, nee, ich sehe es anders, weil im Endeffekt jetzt entscheidet das eine Commission und die entscheidet sich gegen drei Punktrichterentscheidungen. Und was sollen die nächsten Punktrichter denken, wenn die jetzt in Buffalo 2-10 ist in Buffalo, glaube ich, wenn die in 2-10 da sitzt, bei 2-10 da sitzen und Punkte vergeben und Kämpfe bewerten, dann müssen die davon ausgehen, dass später die Commission sagt, nee, eure Punktzettel sind Bullshit, wir ändern die Decision. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt. King Kong Marek, hoffe, Olaf kackt YOLO-like auf den Schrank. Nee, das macht er nicht. Olaf hat eine Toilette. Ich hoffe, er muss nicht. Die Tür ist zu. Vielleicht wollte er vorne aufs Klo. Er hat nämlich schon geschart. Das wäre natürlich auch noch ein Erlebnis. Er sitzt einfach da hinten. Ricky, solltest dir echt mal Sunshine angucken, YouTube. Also ich glaube, wir haben heute schon auf Facebook geschrieben. Werde ich definitiv noch machen. Momentan ist es einfach zeitlich bei mir immer so ein bisschen das Problem, dass ich kaum Zeit habe. Ja, also meine Tage sind prall gefüllt mit irgendeinem Bullshit. Und wenn ich die Zeit habe, werde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Dadurch, dass so viele Events stattfinden, ich möchte mir dieses Wochenende auch Bellator angucken, habe ich einfach das Problem, dass ich kaum dazu komme, mir Kämpfe von Kämpfern, die auf der nächsten Fightcard stehen, anzugucken. Und wenn ich mir dann noch neuen Shit drauf schaffen muss, dann reichen die Tage einfach nicht aus. Aber ich habe das definitiv abgespeichert und werde mir diesen Herren zu Gemüte führen. Dada 5000 schreibt noch, Home hat sehr vorhersehbar gekämpft. Nicht nur das, sondern ich habe auch das Gefühl, dass die sich manchmal zu sehr an den Gameplan hält. Sie sagt zwar danach immer, ich habe mich nicht an den Gameplan gehalten, aber im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, sie erkennt nicht, wenn sie den Gameplan vielleicht mal ändern sollte, weil sie momentan einen Vorteil hat. Zum Beispiel, als sie Jermaine the Randomy angenockt hat, hat sie trotzdem weiter so gekämpft, wie als wenn nichts gewesen wäre. Einerseits kann das natürlich die richtige Entscheidung sein, dass sie da jetzt nicht vom Gameplan abweicht, aber andererseits war das so für mich der Moment, wo du eigentlich dann auf den Kill sozusagen gehen musst. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Auch dieses extrem lange Anhalten an den Takedown-Versuchen konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also es war ja so, dass sie da einfach kein Land gesehen hat gegen eine schlechte Wrestlerin wie Jermaine the Randomy und dass Holly Holm da wirklich so erpicht drauf ist, irgendwie einen Takedown zu landen, das habe ich nicht nachvollziehen können. Also der Gameplan, spätestens nach der dritten Runde ging das Ding nach hinten los. Per se hat sich Holm schon weiterentwickelt während des Kampfes. Ja, die ersten beiden Runden gingen klar aus meiner Sicht an Jermaine the Randomy und danach konnte Holly Holm besser in den Kampf finden und sah auch besser aus. Ich habe es eher andersrum erwartet. Ich dachte, dass Jermaine the Randomy die letzten drei Runden für sich entscheiden kann. Von daher fand ich das schon mal gut, dass Holly Holm da eine gewisse Entwicklung im Kampf durchlaufen ist. Aber prinzipiell, ich meine, wenn wir uns so überlegen, wie Holly Holmes Kämpfe bislang aussahen, bis auf den Ronda Rousey-Kampf, hat sie eigentlich immer so Kämpfe gehabt. Okay, Misha Tate nehme ich auch nochmal raus. Da sah es auch danach aus, dass sie den Kampf relativ easy gewinnt. Und hat dann zum Schluss noch einen Fehler gemacht oder hat sich schnappen lassen, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell ist Holly Holm immer schon eine Kämpferin gewesen, die so auf der Rasierklinge entlang in Richtung Punktrichterentscheidung manövriert. Und wir hatten jetzt zum Beispiel gegen Raquel Pennington den Fall, dass die Punktrichter sich für Holly Holm entschieden haben. Aber da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, Pennington hätte diesen Kampf gewonnen. Es ist einfach so ihr Stil und ich glaube, dass sie Probleme haben wird, wenn sie so weiterkämpft, selbst gegen einfach schwächere Gegnerinnen. Also ich bin mal gespannt, wie es für Holly weitergeht. Dr. Habibi, Tatsachenentscheidung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, so direkt eine Tatsachenentscheidung, aber ich denke mal, es geht da mir hauptsächlich, also bei meiner Erklärung geht es mir hauptsächlich darum, dass der Referee ja dieses Foul nicht übersehen hat, sondern dass er dieses Foul geahndet hat und er hat letzten Endes entschieden, das war nicht so gravierend, dass ich einen Punkt abziehen muss, sondern es war für mich noch im Rahmen und deswegen verwarne ich sie nur. Und im Endeffekt wurde somit die Aktion ja schon bestraft. Wie gesagt, es ist schwer zu sagen, weil so einen Fall kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Gab es wahrscheinlich schon mal, aber nicht in der UFC, soweit ich weiß. Olaf, du wirst hier wirklich zum jedes Mal, wenn ich hingucke, muss ich lachen. Er wird jetzt zum absoluten Star. Ihr merkt es schon. Dada 5000, ich frage mich immer, wie Lombard im Welterweight gekämpft hat. Okay, er ist klein, aber trotzdem. Ja, das stimmt. Also bei Hendricks und Lombard muss man sich wirklich fragen, wie sie das Welterweight geschafft haben. Bei Lombard muss man, nachdem ich die Bilder jetzt auf Instagram gesehen habe, der letzten Tage, muss man sich sowieso fragen, wie Hector Lombard überhaupt kämpfen kann. Also dieser Körper ist mir äußerst suspekt. Seine Gene scheinen outstanding zu sein. Ich möchte jetzt nicht dem guten Hector Lombard unterstellen, dass er dopt, aber Ja, ihr wisst, was ich meine. Es sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Also er, ja, wie drücke ich das am besten aus? Also den Eye-Test, ja, den augenscheinlichen Test, den entscheidet er nicht für sich. So möchte ich es mal sagen. Emi schreibt, ist Wanderlei Silva immer noch gesperrt? Dann würde ich mal gerne wieder in der UFC sehen. Die Nachricht mit GSP kam aber auch sehr überraschend. Also Wanderlei Silva ist nicht mehr in der UFC. Er wurde von seinen vertraglichen Modalitäten entbunden und ist auch, soweit ich weiß, nicht mehr gesperrt. Ich glaube, das ist, oder in den letzten Zügen, ich habe mich mit der ganzen Personalie Wanderlei Silva nicht mehr weiter beschäftigt, nachdem der Vertrag seitens der UFC aufgelöst wurde, aber dieses lebenslange Sperre-Ding, was da vor ein paar Jahren mal verhängt wurde, wurde mittlerweile revidiert. Also, soweit ich weiß, darf er wieder kämpfen. Er ist, glaube nur verletzt, er hat ja bei Ryzen auch gekämpft, aber er darf, glaube wieder kämpfen. Ich weiß es, aber wie gesagt, nicht, ob das in jedem Bundesstaat so ist, dafür verfolge ich Wanderlei Silva aktuell viel zu wenig. Die Nachricht um GSP, darüber können wir eigentlich auch mal kurz reden. Ariel Helwani hat gestern bekannt gegeben, dass man wohl kurz davor sei, GSP ja nicht unter Vertrag zu nehmen, ist ja Quatsch, er hat ja einen UFC-Vertrag, aber so wie es aussieht, hat sich die UFC mit GSP auf ein Upgrade seines Vertrags einigen können. Da ging es ja darum, dass GSP der Meinung war, okay, als ich den Vertrag damals unterschrieben habe, habe ich Sponsorgelder mit einbezogen und da gab es halt keine Reebok-Deals und wenn ich jetzt diese Reebok-Deals wahrnehmen muss, so wie alle anderen Kämpfer, verliere ich so viel Geld, dass es sich für mich nicht mehr lohnt zu kämpfen, mehr oder weniger. Und er hat dann einfach einen besseren Vertrag für sich oder eine höhere Gage für sich aushandeln wollen. Oder er hätte gerne eine Ausnahmeerlaubnis gehabt, dass er seine Under Armour-Klamotten und so weiter tragen darf. Und da hat Reebok gesagt, nee, das machen wir nicht. Jetzt sieht's wohl so aus, dass die UFC sich da irgendwie mit GSP geeinigt hat und dass er kurz davor ist, wieder zurückzukommen. Macht natürlich Sinn, man hat Ronda Rousey verloren, aktuell weiß man nicht so richtig, wie es mit McGregor weitergeht. John Jones, da muss man immer ein Fragezeichen dahinter machen, deshalb ist es natürlich jetzt schon interessant, dass die UFC ausgerechnet jetzt GSP dazu bewegt, sich auf diverse Konditionen einzulassen. Ich denke mal, für GSP wird es ganz erträglich sein, vermute ich jetzt einfach mal. Die große Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, gegen wen GSP als erstes dann kämpfen wird. Also es gibt natürlich, ich habe mir mal ein paar Namen aufgeschrieben, es gibt ein paar Gegner, die natürlich interessant wären. Michael Bisping, Anderson Silva, der Sieger aus Woodley gegen Thompson wäre mit Sicherheit interessant. Nick Diaz, Robbie Lawler, aber auch aus meiner Sicht Conor McGregor, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Auch das wäre ein interessanter Kampf. Und ich bin gespannt, wer dann der erste Gegner für GSP werden würde, wenn er zurückkommt. Im ersten Moment würde ich, glaube ich, so einen Anderson-Silver-Kampf am realistischsten sehen. Wenn es jetzt nach Michael Bisping geht, wird's Michael Bisping. Also ich vermute mal Bisping oder Anderson Silva wird GSPs erster Comeback-Fight sein. Nick Diaz wäre auch großartig. Jetzt will die Katze hier von meinem Kaffee trinken, das gibt's ja gar nicht. Aber ich tendiere so ein bisschen zu Anderson Silva. Aktuell wäre das vielleicht auch ein Kampf, den GSP als Comeback-Fight für machbar sieht. Die Katze ist jetzt direkt hier. Also, sie steht jetzt hier und glotzt mich einfach nur blöde an. Es ist unfassbar, Olaf. Du bist wirklich, also, du lenkst mich ab. Er guckt mich einfach nur an. Er sitzt hier und glotzt blöd. So, guckst du dir Bellator über VPN an oder wie? Also bei Bellator, da werde ich mal gucken, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten im Netz gibt, das Ganze sich zu beschaffen. Und jetzt muss ich hier wieder gucken, dass die Katze nicht gleich dafür sorgt, dass ich hier Rotwein aufwischen muss. Bellator möchte ich auf jeden Fall sehen. Also Mitrione gegen Fedor interessiert mich sehr. Mich interessiert auch, Josh Thompson. Den habe ich immer schon gemocht. Also da freue ich mich auch. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass Bellator aktuell mein Interesse so ein bisschen weckt. Das haben sie eigentlich noch nie geschafft. Aber jetzt mit der London Card und natürlich auch mit der Fight Night oder Fight Card am Samstag, ja, entwickelt sich ein gewisses Interesse meinerseits. Mal gucken, wie sie sich dann so verkaufen. Jens schreibt, mich nervt es bei Home, dass sie jeden Schlag oder Tritt mit einem Schrei ankündigt. Aber auch ein Thema, dass Holly Holmes Schreie meistens, also sie schreit, bevor sie schlägt. Und das könnte dazu führen, dass die Gegnerin eigentlich schon weiß, okay, jetzt kommt irgendwas. Und das ist wohl auffällig. Ich habe da versucht, drauf zu achten, aber bin der Meinung, dass man jetzt nicht unbedingt daraus lesen kann, was als nächstes für eine Aktion von ihr kommt. Ansonsten mir ist es scheißegal, ob die sich dahin abschreitet oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, um was geht's? Sorry, wenn ich frage. Du kannst natürlich gerne fragen. Hier geht es um MMA, um die UFC. Du erwischt heute den schlimmsten Tag. Zum Anfang kann ich dir schon sagen, denn der Host, das bin ich, ist verkrippt. Ja, ist verkrippt. Gliederschmerzen, Schnupfen, alles, was man sich vorstellen kann, ist hier vereinigt, heute im Livestream. Also, wenn du ein Fan des gepflegten MMA-Sports bist, die UFC verfolgst, dann bist du hier genau richtig. Abonnier mal den Kanal und guck wieder zu, wenn ich gesund bin. Dadaf Half 1000, er soll auch mal gerne die Neulinge im Gym, was? Er soll auch mal gerne die Neulinge im Gym gerne K.O. schlagen. Also da geht's nochmal um Hector Lombard, der keinen guten Ruf hat bei diversen Gyms. Das stimmt. Hector Lombard muss die Geschichten immer sehr, sehr ernst nehmen, wenn es um Sparring und so weiter geht. Soweit ich weiß, nicht nur bei Neulingen, sondern auch bei etablierten Kämpfern, muss er wirklich richtig angepisst sein, wenn er sich mal einen Schlag fängt und wenn er dann sich einen Vorteil erarbeitet beim Sparring, dann ist er auch mal gerne dabei, ordentlich auszuteilen, mehr als nötig. Also er hat nicht die beste Reputation als Sparringpartner, der gute Hector Lombard. Aber beim American Top Team scheint er jetzt da ein geeignetes Zuhause gefunden zu haben. King Kong Marek, GSP gegen Silva wäre meine letzte Wahl. Es ist ja auch nicht meine erste Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich vermute halt einfach, dass für Anderson Silva nicht allzu viele Gegner da sind. Ich meine, wie oft willst du gegen so Jungs wie Derek Bronson kämpfen? Da würde mir so ein GSP-Fight, wenn ich Anderson Silva wäre, dann doch eher gelegen kommen. Also wenn ich mir einen Gegner aussuchen dürfte für George St. Pierre, dann wäre es für mich, glaube ich, also Johnny Hendricks. Ich will diesen Kampf nochmal sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Entscheidung damals eine absolute Katastrophe. Natürlich weiß ich, dass Hendricks und das Welterweight ist, hat sich erledigt mittlerweile. Ich weiß auch, dass der Kampf sich rein vom Interesse her nicht groß verkaufen würde, aber für mich ist da einfach noch eine Rechnung offen, das würde mich interessieren. Ich würde gerne einen Kampf gegen Nick Diaz sehen, den wir zwar schon gesehen haben, aber jetzt nochmal unter neuen Voraussetzungen. Also Anderson Silva wäre auch nicht unbedingt meine erste Wahl, ja, weil Anderson Silva auch nicht mehr der alte Anderson Silva ist und wir wissen auch nicht, wie gut GSP ist. Ich würde mir auch gerne einen Kampf zwischen GSP und Lawler angucken. Was ich eigentlich sagen will ist, welchen Kampf würden wir denn nicht angucken, wenn George St. Pierre zurückkommt? Ja, den kannst du irgendwie gegen Olaf kämpfen lassen und die Leute würden sich den Pay-Per-View kaufen. Es gibt genügend Gegner, die das Ganze interessant machen, aber allein das Comeback von GSP ist so interessant, dass der Gegner dann sozusagen nur noch ein i-Tüpfelchen ist, wer es dann auch immer sein wird. GSP gegen BJ Penn oder wie Jair Rodriguez immer sagt, Biche. Ich bin der Meinung, dass das nicht gut ausgeht für BJ Penn. Emil, wie findest du das upcoming Event mit Brown gegen Lewis? Ich will ja persönlich nur UFC 209. Also ich finde Brown gegen Lewis eine durchaus gute Card. Lass mal gucken hier, was da sonst noch so drauf ist. Während mein Auge schon anfängt zu zucken. Mir geht's echt so schlecht. Aber ihr wisst ja, wie das ist bei meiner Grippe. So, also Derek Lewis gegen Travis Brown interessiert mich, Hendricks gegen Lombard interessiert mich, Sam Cecilia gegen Gavin Tucker, da gebe ich einen Fuck drauf, Elias Teodoro gegen Cesar Ferreira finde ich interessant, wirklich ein guter Kampf aus meiner Sicht, also auf diesen Kampf freue ich mich, Sarah McMahon, die ja eigentlich gegen Liz Carmouche kämpfen sollte, das wäre auch ein richtig geiles Ding gewesen aus meiner Sicht, kämpft jetzt gegen Gina Mazzani, keine Ahnung was uns das erwartet, aber Sarah McMahon sah zuletzt gut aus, möglicherweise eine Contenderin für die Bantamweight Division in den nächsten Monaten, muss man auf dem Schirm haben, sollte man sich angucken. Nordin Taleb, der eigentlich auch immer gute Kämpfe zeigt, vielleicht jetzt nicht die technisch hochwertigsten Kämpfe, aber er kommt zum Kämpfen, so muss man sagen, gegen Santiago Ponzinibbio, den mag ich sehr, sehr, sehr gerne, also da freue ich mich auch drauf. Esparza gegen Marcos, da freut man sich natürlich auf die Rückkehr von Carla Esparza. Ayman Zahabi, der Bruder von Fares Zahabi, kämpft zum ersten Mal, finde ich interessant. Und dann kommt Thiago Santos. Ich liebe Thiago Santos. Der kämpft gegen Jack Marshman, aufkommender Middleweight-Europa-Star, möchte ich mal sagen. Also ich finde die Card wirklich gut. Also das einzige Wermutstropfen ist, dass das Ganze an einem Sonntag stattfindet. Ich hasse Sonntag-Cards und das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bemängel. Aber an und für sich finde ich das wirklich ein tolles Event. So, ich muss hier immer meine Nase ein bisschen putzen. Ist mir auch alles irgendwie zu doof, aber so ist es halt heute. GSP gegen Diaz macht Sinn, zwei Comebacker, und wenn GSP gut ist, dann zum Beispiel versus Woodley. Also das ist für eher dann für die Zukunft, ja. Also Diaz GSP 2 wäre mit Sicherheit ein richtig fetter Pay-Per-View, gar keine Frage. Aber wie gesagt, alles mit GSP wird ein großer Pay-Per-View werden. Hier geht's nochmal um BJ Penn. Also um das nochmal zu sagen, ich möchte BJ Penn gegen niemanden kämpfen sehen, und wenn dann, ich weiß nicht, gegen mich vielleicht, damit es überhaupt noch kompetitiv aussieht. Also BJ Penn sah einfach, er hat den Kampf, das was er gemacht hat, ja, war gar nicht so doof, ja, seine Taktik gegen Yair Rodriguez, aber man hat einfach gesehen, dass er den Speed nicht hat, das ist halt einfach, der ist nicht mehr auf der Höhe des Geschehens, und selbst gegen einen GSP, ja, der jetzt nach langer Pause wieder zurückkommt, nach zwei Kreuzbandrissen und weiß der Kuckuck was, glaube ich, dass für BJ Penn das Ding nicht gut ausgehen würde, und das möchte ich und brauche ich auch irgendwie nicht mehr sehen. BJJ reicht in der UFC nicht mehr aus, man muss jetzt überall gut geschult sein. Ja, das ist nochmal eine Information, die ich so bestätigen möchte. Dann gucken wir mal, was ich hier sonst noch auf dem Zettel habe. Natürlich, diese Woche wurde es bekannt gegeben, Jose Aldo gegen Max Holloway, darauf warten wir schon lange. Der Kampf ist fix, wird stattfinden bei UFC 212 in Rio de Janeiro am 3.6. Außerdem steht ein weiterer Titelkampf kurz davor, ja, beschlossene Sache zu werden. Johanna Jędrzejczyk gegen Jessica Andrade oder Andrasch. Ich höre immer beide Varianten. Irgendwo habe ich mal gelesen, es heißt Andrade. Dann habe ich wieder gehört, nee, man spricht es Andrasch aus. Also, ihr wisst aber, wen ich meine. Der Kampf wurde, ja, gerüchtet für UFC 211. Da sieht es wohl so aus, die UFC hätte diesen Kampf gerne als Co-Main-Event für UFC 211. Johanna Jędrzejczyk, da weiß ich nicht so genau, in welche Richtung die tendiert, aber die Jessica Andrade-Seite hätte natürlich gerne den Kampf auf der Rio-Card bei UFC 212. Die UFC hat sich gestern, also Dana White und so weiter, haben sich gestern mit Johanna Jędrzejczyk getroffen, und ich gehe davon aus, dass es da zu einer Einigung gekommen ist und wir in naher Zukunft hören werden, wann Jędrzejczyk gegen Andrade antreten wird. Tendenziell 2-11, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eine klare Tendenz für zwei weitere Strawweight-Kämpferinnen. Zum einen Claudia Gadelha und zum anderen Karolina Kowalkiewicz. Da scheint es wohl auch schon so ein verbales Agreement zu geben, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Lediglich das Datum muss noch ausgehandelt werden, aber da scheint es so, dass die beiden, die zuletzt gegen Jędrzejczyk verloren haben, jetzt aufeinandertreffen werden. Gunnar Nelson gegen Alan Jobin wurde bekannt gegeben für UFC London. Das wertet die Card nochmal ein bisschen auf. Ist jetzt immer noch nicht fett genug, um sagen zu können, dass das ein großartiges Event wird für die UFC in London. Aber ja, es ist zumindest ein bisschen was verbessert worden, denn die Card war ja bislang auch echt eine Katastrophe. Dann, wir haben gerade eben schon über UFC Halifax gesprochen. Da wurde bekannt gegeben, dass Todd Grisham, beziehungsweise hat das John Anik getan, dass Todd Grisham zum ersten Mal ein UFC-Event kommentieren wird. Bislang hat er ja nur für Fox Sports One die Pre-Fight und Post-Fight-Shows gehostet. Jetzt soll er also mal so ein komplettes Event kommentieren. Ich bin gespannt, wie er sich da schlägt. Also Todd Grisham, ich habe kein Problem mit ihm als Kommentator. Er hat bei der WWE allerdings so einen generischen Stil gehabt, der mir aber nicht ganz so auf den Sack geht wie der von John Anik. Also Anik's Stil geht mir nach 3 Stunden tierisch auf die Nüsse. Ja, Anik für 2 Stunden ist super, aber so ab der 3. Stunde geht er mir tierisch auf den Sack, und nach 6 Stunden bin ich bereit, mit meinem verfickten Auto nach New York zu fahren und ihm einfach so einen Stuhl in die Fresse zu hauen, weil er mir einfach sowas von auf die Nüsse geht. Da bin ich mal gespannt, ob Todd Grisham besser abschneiden wird. Dann habe ich mir noch eine Frage gestellt. Es fällt mir gerade so ein, weil wir vorhin über Holly Holm gesprochen haben. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob Holly Holm nicht das Camp mal wechseln sollte. Ich weiß, das ist eigentlich ausgeschlossen. Sie hat so eine enge Bindung zu Winklejohn und wird da wahrscheinlich nie weggehen aus Albuquerque von Jackson Wink. Aber ja, sie hat jetzt ein paar Mal gesagt, dass sie sich nicht an das hält, was ihr aus der Ecke gesagt wird, was sie tun soll. Und sie weiß nicht so richtig, warum. Und sie weicht dann immer, wie gesagt, von den Kommandos so ein bisschen ab. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss sie sich hinterfragen, ob da die Chemie zwischen ihr und ihrem Team noch stimmt. Weil warum merkt eine Kämpferin, dass sie den falschen Weg geht? Sie bekommt die richtigen Informationen und setzt die nicht um. Da muss ja irgendwas nicht stimmen. Damit meine ich jetzt nicht das Zwischenmenschliche, sondern irgendwas anderes muss da nicht stimmen. Also ich denke, die verstehen sich privat sehr, sehr gut alle. Aber diesen Gedanken, vielleicht nicht das Camp komplett zu wechseln, sondern einfach mal woanders mitzumachen für ein paar Monate oder von mir aus auch nur für Wochen, um einfach mal so neuen Input zu bekommen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Holly Holm wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das habe ich mir auch mal notiert. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Aber aus meiner Sicht sollte Holly Holm das mal in Erwähnung ziehen. Also wie gesagt, nicht das Camp komplett wechseln, aber sich einfach mal einen neuen Input holen. Das könnte vielleicht nicht schaden, weil ich stelle mir da schon die Frage, wie das sein kann, dass sie selber erkennt, ja, meine Ecke sagt mir, ich soll das und das machen. Ich erkenne auch, dass das richtig ist, aber ich kann es nicht umsetzen. An was liegt das? Das ist die große Frage. Dann. Ich muss mal was trinken. So. Gut, also das mit dieser Schnupfnase, das ist nicht schön, ich weiß. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und alle, die das hier zum ersten Mal sehen, normalerweise rotze ich hier nicht eine Stunde lang durch einen Livestream. Aber ich hätte den Livestream heute natürlich auch absagen können. Aber ich liebe Donnerstag 17.30 Uhr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist für mich einfach fast schon das Highlight jeder Woche. Ich freue mich da so sehr drauf, dass selbst eine Grippe mich einfach nicht davon abbringt, diesen Livestream hier aufzunehmen. So. Dann gab's ja, jetzt bleibe ich nochmal kurz bei Holly Holm und Jermaine the Renemy und Cyborg und so, dann gab's ja auch noch das Thema, dass Chris Cyborg wahrscheinlich mit einer milderen Strafe wegkommt, als wir das zunächst dachten und dass sie sehr wahrscheinlich die nächste Gegnerin für Jermaine the Renemy werden wird. Dann gab's das ominöse Post-Fight-Interview von Jermaine the Renemy, als sie gesagt hat, ja, Mensch, ich habe eine Verletzung in der Hand schon seit 2 Jahren, die muss ich mal operieren lassen. Da haben viele schon gesagt, du kannst doch sowas nicht direkt, nachdem du einen Titelkampf gewonnen hast, der Welt erzählen. Da musst du eigentlich die klare Nummer 1, Chris Cyborg, herausfordern und diesen Kampf im Endeffekt schon promoten. Das hat sie nicht getan. Dazu kam dann, dass sie vor 2 Tagen, ich glaube bei Instagram oder auf Facebook gepostet hat, dass sie nicht als ja, dreckige Kämpferin, als unfaire Kämpferin in die Geschichtsbücher eingehen möchte. Und sie merkt, dass es da einfach große Kontroversen gibt, in Bezug auf ihren Kampf gegen Holly Holm. Und da hat sie Holly Holm den Rückkampf angeboten, die gute Jermaine the Renemy. Und ja, da haben natürlich dann viele gesagt, ja, wie kann denn das sein? Zuerst sagst du kannst jetzt erstmal nicht kämpfen, weil du musst dich an der Hand operieren lassen. Jetzt gibst du plötzlich Holly Holm die Möglichkeit oder würdest ihr die Möglichkeit geben, dass sie ein Rematch bekommt. Was geht denn da eigentlich ab bei dir? Also ich sehe das so. Unter Umständen muss sie sich wirklich an der Hand operieren lassen. Das ist sehr, sehr gut möglich. Ich hätte das jetzt auch in einem Post-Fight-Interview nicht direkt so gesagt, aber es ist sehr, sehr gut möglich. Das schließt aber nicht aus, dass sie für sich entscheidet, mir wäre es lieber, nochmal gegen Holly Holm zu kämpfen, um zu beweisen, dass ich die Bessere bin und dass ich sie jederzeit besiegen kann. Ja, also wenn sie das Verständnis oder wenn sie das Selbstvertrauen hat, dann schließt das ja nicht aus. Also sie kann sich ja trotzdem noch an der Hand operieren lassen und dann in ihrer Vorstellung halt danach gegen Holly Holm kämpfen. Das heißt ja noch nicht, dass das mit der Handverletzung Bullshit ist. Nichtsdestotrotz, kein Schwein auf der Welt will diesen Kampf nochmal sehen. Jeder möchte Jermaine the Renemy gegen Chris Cyborg sehen und alle möchten im Endeffekt auch sehen, wie Chris Cyborg Jermaine the Renemy vernichtet. Darum geht's ja den meisten mittlerweile. Von daher, Ich würde Jermaine the Renemy da wirklich nicht unterstellen, sie würde versuchen, Chris Cyborg aus dem Weg zu gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei einer Frau, die über 50 Muay Thai-Kämpfe bestritten hat, die jetzt gegen Holly Holm gekämpft hat und so weiter und so fort. Das sind alles so Punkte, die scheißt sich doch jetzt nicht in die Hose gegen Chris Cyborg. Natürlich würde sie gern Weltmeisterin bleiben. Aber auf dem hohen Niveau, ja, bin ich der Meinung, dass die alle davon ausgehen, dass sie Kämpfe gegen XY gewinnen können. Ich glaube nicht, dass die da sitzt und sich in die Hose scheißt vor Chris Cyborg. Sie weiß, das ist eine extrem schwere Aufgabe für mich. Und ich bin der Underdog und ich muss über mich hinauswachsen, um gegen Chris Cyborg zu gewinnen. Das weiß sie, da bin ich mir sicher. Aber deswegen versucht sie doch, diesen Kampf nicht aus dem Weg zu gehen, automatisch. Das glaube ich nicht. Daran glaube ich nicht. Das wäre wie wenn du, weiß ich nicht, gerade im DFB-Pokal oder so, bekommst du als Erzgebirge Aue Bayern München zugelost und sagst, nee, also gegen die würde ich niemals antreten, weil da gewinne ich ja eh nicht. Nee, das ist eine Herausforderung. Das ist das größte Ereignis deines Lebens. Du kämpfst gegen die vermutlich beste weibliche MMA-Kämpferin aller Zeiten. Natürlich nimmst du diese Möglichkeit wahr. Natürlich versuchst du, diesen Kampf zu gewinnen. Und du weißt, es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich. Ja, wir haben alles erlebt. Holly Holm hat die beste Kämpferin aller Zeiten, Ronda Rousey, besiegt. Also bevor Ronda gegen Holly verloren hat, hieß es immer, dass Ronda am besten noch die beste männliche Kämpferin noch mit dazu ist. Also ihr wisst, wie ich das meine. Aber ich habe sichtlich so gesagt, männliche Kämpferin. Also dieses Angstgeschwafel, das geht mir immer auf den Sack. Jemand, der da Samstagnacht vor ausverkauftem Haus in Brooklyn so einen Kampf bestreitet, in einem Käfig, der hat keinen Schiss vor Chris Cyborg, glaube ich nicht. Gucke ich mal im Chat, was hier so abgeht. So. Ja, habe ich gesehen. Ach, hier geht's nochmal. Hier geht's immer noch um BJ Penn. Aldo vs. Max hat Dana vor 2 Wochen schon offiziell gemacht. Moment mal, ich. Du hast schon recht. Dana White hat das nicht vor 2 Wochen offiziell gemacht, sondern Dana White hat das letzte Woche Donnerstag offiziell gemacht. Nicht vor 2 Wochen. Letzte Woche Donnerstag war er zu Gast bei Brad Okamoto und hat gesagt, dieser Kampf ist fix. Davor hat er es noch nicht bekannt gegeben. Emil schreibt, wenn Aldo gewinnen sollte, hoffe ich, ihn im Lightweight zu sehen. Bei 70 Kilo wird er wohl mehr Power haben. Ich würde es interessant finden, Jose Aldo mal im Lightweight zu sehen, da gebe ich dir recht. Am liebsten gegen Pettis, das wäre so mein kleiner Traumkampf. Aldo gegen Pettis im Lightweight, so als erster Kampf für Jose Aldo. Für mich auch ein machbarer Kampf für Jose Aldo. Andererseits ist es sowieso ein Kampf, auf den ich schon lange warte, den wir ja fast auch schon mal gesehen hätten, damals allerdings im Featherweight. Und ich hätte wirklich Bock, die beiden mal gegeneinander zu sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Jose Aldo gegen so Typen wie Nurmagomedov einfach nur untergehen würde. Auch gegen Ferguson. Ich glaube, die würden den vernichten. Ich glaube, du würdest Jose Aldo nicht wiedererkennen in diesen Kämpfen. Ich glaube, dass er insgesamt in der Featherweight Division besser aufgehoben ist, aber definitiv auch ein sehr, sehr guter Lightweight-Kämpfer sein würde. Aber ich vermute, dass Aldo in der Featherweight Division besser aufgehoben ist. Roman fragt, wie war die Ergebnisse? Wo kann man gucken? Hat jemand gewettet? Also ich habe nicht gewettet, Ergebnisse kannst du auf UFC 208 nachgucken. Also einfach mal bei Google UFC 208 eingeben, dann kannst du die Ergebnisse sehen. Die werde ich jetzt hier definitiv nicht vorlesen. King Kong Mari fragt, ob er die Euro 2004 meint. Highlight deiner Woche. Lass das bloß nicht deine Frau hören. Naja, komm, da ist die mittlerweile abgehärtet. Wir sind mittlerweile 2008, fast 11 Jahre verheiratet. Die, ach Quatsch, was erzähl ich denn? Fast 10 Jahre verheiratet. Die ist völlig abgehärtet. Die kennt mich. Roman ist sehr dem Geld zugewandt, lese ich hier. Hier geht's um Para, das ist Geld, lieber King Kong Marek. Schön, dass ihr wirklich. So, gut, dann hätten wir das auch übersprungen, hier die fragwürdigen Kommentare diverser Chat-Nutzer. Was habe ich denn sonst noch hier stehen? Ja, Mischa Zirkunov, das ist auch noch interessant. Da gab es die Meldung, dass die UFC die Verhandlungen mit Mischa Zirkunov eingestellt hat. Der war ja unter den Jungs dabei, die vor einer Woche aus den Rankings entfernt wurden. Und man hat große Augen gemacht, weil Zirkunov für die Light Heavyweight Division ja ein aussichtsreicher Contender war. Und man dachte eigentlich, na, so jemand wird natürlich direkt von der UFC gebührend, oh Gott, die Katze, gebührend offeriert und wird natürlich einen besseren Vertrag bekommen, verlängern und so weiter und so fort. Jetzt hat die UFC die Verhandlungen wohl abgebrochen. So richtig weiß man nicht, warum. Ich weiß, aber sagen wir mal so, ich hab was gehört, warum man die Verhandlungen abgebrochen hat. Und zwar ist es so, wie gesagt, das ist alles nur vom Hörensagen oder vom Lesen besser gesagt und ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, deswegen ist es jetzt nur ein Gerücht. Ich deklariere das ganz eindeutig nur als Gerücht. Das heißt, dass das Management-Team von Mischa Zirkunov sich vorher bei anderen Promotions, ich vermute mal Bellator, aber welche genau weiß ich nicht, informiert hat, was sie denn bereit wären, für Zirkunov auf den Tisch zu legen. Und also man hat praktisch eine Art Marktcheck gemacht. Und das ist natürlich verboten, ja, also eigentlich darf das Management von Zirkunov nicht tun. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, hat die UFC 30 Tage lang das alleinige Verhandlungsrecht und erst danach dürfte das Management-Team von Zirkunov auf andere Promotions zugehen und sich da mal eine Wasserstandsmeldung abholen. Das haben sie jetzt schon im Vorfeld getan und das sorgte einfach dafür, dass die UFC gesagt hat, nee, fickt euch, mit euch möchten wir keine Verhandlungen mehr führen. Es ist aber mehr oder weniger jetzt so eine Art stell dich mal in die Ecke und schäm dich. Also die UFC ist weiterhin daran interessiert, Zirkunov zu einem Deal zu überreden oder ihm einen anzubieten, der dazu führt, dass er dann natürlich auch in der UFC bleibt. Es ist einfach ein Problem zwischen der UFC und dem Management-Team von Mischa Zirkunov. Und wenn das stimmt, dass die sich dann mit Bellator mal ausgetauscht haben und so, kann ich das verstehen, dass die UFC da erstmal die Verhandlungen abbricht und ja, das auch so ein bisschen als Vertrauensbruch ansieht, ja, dass da Vertragsrecht im Endeffekt gebrochen wird. Ich weiß nicht, ob man da rechtlich gegen vorgeht seitens der UFC, könnte natürlich auch sein, aber dazu müsste natürlich dieses Gerücht auch erstmal stimmen. So, was haben wir dann hier noch? Der CEO klärt gerade den King Kong Marek auf, dass Para jugoslawisch ist und Geld bedeutet. Ja, Mensch, hast du noch nie Haftbefehl gehört, King Kong Marek? So, dann noch eine Nachricht. Dana White hat vor ein paar Wochen mal gesagt, dass Ronda Rousey wahrscheinlich aufhören wird und er nicht mehr das Gefühl hat, dass die noch den Elan hat und den Willen, einen neuen Run, einen neuen Comeback-Versuch zu unternehmen. Jetzt ist er da so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, naja, er hatte damals den Eindruck, dass Ronda keine Lust mehr hat, nochmal durchzustarten, aber das wäre nur sein persönlicher Eindruck gewesen und es wäre nichts fix. Also rudert da Dana White so ein Stück weit wieder zurück und sagt, na, es ist jetzt nicht so, dass Ronda was gesagt hätte, es ist einfach nur mein Eindruck gewesen und jetzt hört es sich für mich schon wieder so an, dass Ronda noch keine Entscheidung gefällt hat und dass alles möglich ist. Also müssen wir da mal abwarten, wie sich das entwickelt, ob sich Ronda Rousey diesbezüglich nochmal meldet und dann letzten Endes bekannt gibt, ob sie weitermacht oder ob sie aufhört. Das wird sich, denke ich mal, in den nächsten Monaten dann klären. So, das war's. Ich gucke nochmal in den Chat. Wenn da nichts mehr kommt, dann würde ich jetzt ein Erkältungsbad nehmen und direkt ins Bett huschen und hoffen, dass ich nächste Woche wieder fit bin. Nochmal der Hinweis, Ricky MMA Timeline sollte in den nächsten Tagen erscheinen. Hört's euch mal an, gebt mir eine Rückmeldung, wie ihr es findet. Gefällt euch das? Ist das Bullshit? Kann ich mir die Zeit sparen, gefällt es euch vielleicht gar nicht, wäre alles okay, nur bitte gebt eine Rückmeldung. Wenn es euch gefällt, dann am besten gleich 5 Sterne auf iTunes vergeben und ja, dann wie gesagt, bis nächste Woche, hoffentlich in alter Frische. Tschüss. Podcast-Hörer, es war heute, ihr merkt es ja selber, ich bin völlig im Arsch. Ich bin so im Arsch, weil ich einfach erkältet bin, so wie es noch nie war. Ich habe einen Schnupfen, ich habe Gliederschmerzen. Ich habe, glaube auch Atembeschwerden, ich habe hohen Puls. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche wieder senden kann. Ich gebe alles. Aber ich kann es nicht versprechen. Tschüss. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.